Es bohrt sich in meine Hirnwindungen das Flugzeug aus Tegel. Übrig bleiben immer länger werdende Kondensstreifen. Es bohrt sich in meine Hirnwindungen ein Flaschenzug. Übrig bleiben aufgeräumtes Chaos und große Leere. Es bohrt sich in meine Hirnwindungen eine aufgeregte Schwalbe. Übrig bleiben 3 von 6 Jungen. Weil nichts Bestand hat, weil alles vorbeirauscht, weil alt mit jung tauscht und Leere sich aufbauscht. Und ich angle nach einem klaren Gedanken, der für immer bleibt, der dir die Augen ausreibt und sich selber schreibt, aussichtslos. Das Rauschen der Straße heftet sich an mein Gedicht. Statt Kerzenschein gibt es elektrisches Licht. Die Schwalbe fällt vor Schreck aus dem Nest. Der Käfer krallt sich am Kanapee fest. Der Stillstand rast haltlos ins Leere. Die Monotonie quietscht ohrenbetäubend. Aufgeregtes auf der Stelle treten. Hysterisches sich in die Enge treiben. Die Großstadtchronisten auf ihren Dynamitkisten drehen leise ihre Kreise, schreiben Chaostheorien, während die Schwalben Richtung Süden ziehen. Die Großstadtchronisten sind immer auf der Flucht, springen von Insel zu Insel. Atemstillstand vorprogrammiert. Bis man sich im Chaos verliert. Und wieder auftaucht. Da japsen sie nach Luft. Die Lust hat sie wiederbelebt. Das Chaos aufzudröseln, das Leben klein zu bröseln. Das Chaos aufzudröseln, das Leben klein zu bröseln. Das Chaos muss sich auflösen. Das Leben will eindösen. Bis man sich im Chaos verliert.